Bad Schlema im Erzgebirge. Der Schlemerbach eilt der Zwickauer Mulde zu. Flink, überstürzt. Denn die Menschen haben ihn in ein Bett gezwängt. Dort, wo er war, konnten sie ihn nicht gebrauchen. Da war er im Wege, so wie Häuser im Wege waren. Und eine Kirche, Straßen und der Wald. Unter der Erde hier, unter Bach und Häusern fand man, vor vielen hundert Jahren schon, nein, kein Gold. Oder doch Gold? Erst war es wertlos und dann wertvoll. Pechblende, sagte man, als es wertlos war. Uran hieß es, als man endlich wusste, was in ihm steckte. Pechblende. Was für ein seltsames Wort. Es steckt Pech drin und die Verblendung. Aber wohl auch die Hoffnung, die jener hat, der sich blenden lässt. Brachte sie nun Glück oder Pech oder beides zusammen? Und geht das überhaupt zusammen? Pechblende, ein tiefschwarzes, glänzendes Stück Stein, so glatt, dass man am liebsten darüber streichen möchte, wie über einen Schmeichelstein in der Manteltasche. Es sieht aus, als kämen schwarze Blasen aus dem Gestein, wie Pilze oder wie ein Geschwür. Diese Pechblende kommt seit dem 16. Jahrhundert hier bei uns vor, brachte für die Bergleute Pech, weil jeder Bergmann wusste, wenn das Erz angetroffen wird, dann geht das Silber zu Ende und man hat keine Arbeit. Deshalb auch der Ausdruck Pechblende. Ab 1825 wurde dann das Uran genutzt, um Gläser zu färben. Erst gelbe und grüne Gläser. Die waren also beliebt wegen ihrer strahlenden Farben. Muss aber dazu sagen, dass also dieser radioaktive Gehalt dort noch sehr gering war. Später sind Glasuren entwickelt worden, die natürlich wesentlich gefährlicher gewesen sind. Der Begriff Radioaktivität ist ja durch die Frau Curie geprägt worden 1898. Bis dahin war Radioaktivität nicht bekannt. Und Henri Becquerel gilt ja als der Entdecker dieser Radioaktivität. Und die Frau Curie und ihr Mann haben dann 1898 die Elemente Polonium und Radium entdeckt. Radium, das Strahlende, das, was man früher als Phosphorfarbe bezeichnet hat, was also zum Beispiel auch für die Bemalung von Urnziffernblättern genutzt worden ist. Pechblende, Uran, Radium, Radioaktivität. Das muss geordnet werden und erklärt. Hermann Meine im Uranbergbaumuseum in Bad Schlema versucht es nach Kräften. Die meisten seiner Besucher, so denkt er manchmal, haben im Physikunterricht wohl geschlafen oder alles vergessen. Um 1 Gramm Radium herzustellen, mussten 7 Tonnen Uranerz verarbeitet werden. 1 Gramm Radium hat um 1900 etwa 400.000 Reichsmark gekostet. Und daher der Umkehrschluss, was so selten und so teuer ist, muss was Gutes sein. Und deshalb eben war der Begriff Radioaktivität zu dieser damaligen Zeit positiv besetzt. Es musste eben bloß stark genug sein. Und man hat dann die haarsträubendsten Präparate hergestellt. Es gab also Anti-Aging-Creme, wie man das so schön sagt, wo dann also der obere Teil der Epidermis leicht verbrannt wurde, wo dann also keine Falten mehr zu sehen waren. Es gab dann auch radioaktive Zahncreme für das strahlende Lächeln, sagen wir immer. Oder eben auch Badezusätze, wo also auf dieser Büchse dann drauf stand, garantiert unschädlich für Mensch und Wanne. Und wo man natürlich dort mit radioaktiven Gehalten umgegangen ist, die heute also weit im gesundheitsgefährdenden Bereich liegen. Am Anfang die Lust auf strahlende Farben, dann die Gier nach dem sündhaft teuren Radium. Die Menschen begannen, die Erde unter Schlema und anderswo im Erzgebirge abzusuchen nach Uran. Sie stiegen in die alten Silberbergwerke, durchsuchten die Halden nach der einst wertlosen Pechblende, die nun Glück verhieß, gründeten Fabriken und Kurbäder, auch in Schlema, das 1918 zu Bad Schlema wurde. Radioaktive Bäder und Trinkkuren gegen Schmerzen. Die Züge kamen direkt aus Paris und Berlin bis ins Erzgebirgsdorf. Berlin, Schlema in 3 Stunden. In entgegengesetzter Richtung zuckelten die Güterzüge, brachten das Erz nach Oranienburg, nördlich von Berlin. Dort ließ Karl Auer von Welsbach 1926 die Auerwerke errichten, ein Werk zur Verarbeitung seltener Erden. Das Werk in Oranienburg sollte später noch eine Rolle spielen bei der Jagd nach der Atombombe. 80.000 Tonnen reines Uran sollten es in den 43 Jahren Bergbau werden, die man in der Lagerstätte zwischen Schneeberg, Schlema und Aue aus der Erde schlug. 1/3 der gesamten Wismutproduktion, eines der größten Uranlager der Welt. Pechblende. Heute ist sie in Schlema ein strahlendes Museumsstück, bei dem der Geigerzähler anschlägt. Ein Brocken, 30 cm groß, hinter einer Glasscheibe. Meinels Cousinen, die in den Vereinigten Staaten wohnen und ihn neulich besuchten, wollten vor Schreck den Raum nicht betreten. Und wir haben hier ein schönes Messgerät, wo man natürlich dann auch diese Pechblende, die man hier sieht, natürlich dann auch hörbar gestalten kann. Wir haben also hier so ein altes Messgerät von Bergleuten, wie sie es im Schacht gebraucht haben. Und hier hört man das natürlich schon, dass es knastert. Ne? Und da die Bergleute, die das früher gehört haben, die haben sich dann gefreut, weil sie wussten, jetzt gibt es Erzgeld und da stimmt das Geld. Das Stück, was hier liegt, stammt vom letzten Erzblock, ist also aus 1530 Metern Tiefe nach Übertage gebracht worden, hat ungefähr ein Metallgehalt von 6%. Ja, musste dann also im Prinzip gemahlen werden und dann mit Säure verarbeitet werden und so weiter. Dann hat man irgendwann diese Konsistenz Yellow Cake und so ist es dann in die damalige Sowjetunion geschafft worden und weiterverarbeitet worden. Uranium. Yellow Cake, da ist es, das Gold, das aus der Pechblende gewonnen werden kann. Ist es das Glück nach dem Unglück? Der gelbe Kuchen gepresst wie ein Ziegelstein? Er ist wertvoll, ohne ihn keine Kernspaltung, keine Atombombe, kein Atomkraftwerk. Yellow Cake, die Jagd begann. Im März 1945 bombardiert die US Air Force Oranienburg. Ihr Ziel, die Auerwerke. Dort lagert tonnenweise Uranoxid. Dort steht die weltweit erste Anlage zur Uranaufbereitung. Dort, so vermuten die Amerikaner, wird für die Atombombe geforscht. Noch im Jahr ihres Sieges werfen die Amerikaner Atombomben auf japanische Städte ab. Die Sowjets haben keine Bombe. Nun forciert auch Stalin die Kernforschung. Noch im Jahr ihres Sieges kriechen Offiziere der Roten Armee in die alten Silberstollen des Erzgebirges, um herauszubekommen, wie mächtig die Uranerzlager dort sind. Sie haben deutsche und russische Geologen dabei und alte erzgebirgische Bergleute. Unter Schneeberg und Schlemer zieht sich der 300 Jahre alte Markus-Semmler-Stollen. Die Schächte heißen Weißer Hirsch oder Ritterschacht oder Peter und Paul. Die Offiziere nehmen die Gesteinsproben mit. Sie sind gut. Sie sind reich an Uran. Im Sommer 1946 kommen die Sowjets wieder. Im Schacht Weißer Hirsch beginnt der Uranabbau. Im Mai 1947 wird ein Unternehmen gegründet, die sowjetische Aktiengesellschaft Wismut. Wismut ist ein rötlich-weiß glänzendes Metall. Man findet es auch im Erzgebirge. Der Name Wismut solle verhüllen, was jeder weiß. Ich bin 1947 mit meinen Eltern, sind mir hier nach Oberschlemer gekommen, weil mein Vater von Beruf Bergmann war. Und ich habe Schornsteinmaurer gelernt. Und die Lehre wurde ja nicht zu Ende geführt, weil wir aus Schlesien, Niederschlesien, raus mussten. Mein Vater hat dann gesagt, ich gehe dorthin, wo der Bergbau ist und nicht woanders. Und aus diesem Grund kamen wir nach Oberschlemer. Mein Vater oder die Familie war froh, dass wir gleich Arbeit hatten. Und von wegen, dass sie sich mal äußern konnten, hier wird das Erz gebrochen, für die Atombombe, die der Russe hier bauen will. Also da, das hat sich niemand getraut. Ne? Ernst Höhme, Jahrgang 1930. 16 Jahre Wismut, später Lehrer. Mit 17 fängt er im Schacht an. Eigentlich darf man erst mit 18 unter Tage. Mein Vater war ja Berufsbergmann, Hauer. Und jeder Hauer zu der damaligen Zeit kriegte dann zwei Füller mit, also die Masse wegschaufeln müssen. Das waren die kleinen Loren, Hunde, sagt man, vom Silberbergbau noch. Die liefen ganz schlecht. Da ging auch nicht allzu viel rein, vielleicht ein halber Kubik, nicht? Rias Berlin, 1948. Wer den Uranbergwerken in Aue entkommen konnte, kann natürlich etwas erzählen. Und ich habe eine Gruppe von jungen Menschen um mich, die aus Aue kommen, die dort zwangsverpflichtet war. Ich bin aus dem Betrieb rausgeholt worden. Und zwar von der Polizei. Ich bin mitgefahren bis nach Aue, ne, war. Man hat mich da zum Arbeitsamt gebracht, hat die Papiere alles fertig gemacht. In der Zeit konnte ich mal runterfahren, im Bergwerk rein, hat mir das alles angesehen. Und da waren Arbeiter gewesen, die haben mir gesagt, ne, war, für diejenigen, die in der Nähe da unten wohnen, ne, war, und schon jahrelang in dem Bergwerk arbeiten, die bekommen gute Verpflegung. Alles andere, ne, war, Jugendliche und so weiter, die von anderen Städten sind, die sie Arbeit nicht dran gewöhnt sind und nicht kennen, ne, war, die können es nicht schaffen. Wie war es bei Ihnen? Also ich war ein Jahr in Aue, bin zweimal getürmt. Beim ersten Mal bin ich geschnappt worden. Die Arbeitsbedingungen unter Tage sind sehr schlecht aufgrund der schlechten Luft unten, der Radiumausstrahlung, der Nässe und Kälte. Ja, gesundheitsschädlich natürlich sehr, auch. Sehr gesundheitsschädlich. In letzter Zeit sind bei uns sogar Russen mit eingefahren und haben vor Ort gesessen, haben aufgepasst, dass wir auch gearbeitet haben. Außerdem war uns kaum Zeit gelassen, während der Arbeitszeit eine Schnitte Brot zu essen, falls wir eine hatten, zu mitnehmen. Ernst Höhme war freiwillig bei der Wismut, wie die meisten. Die Zwangsverpflichteten, die die Arbeitsämter und die Polizei von überall her schickten, blieben meist nicht lange. Auch die Zeit, als Strafgefangene unter Tage geschickt wurden, war kurz. Der erste Wismut-Chef, Geheimdienstgeneral Maltsev, der in seiner Heimat einen großen Gulag geleitet hatte, merkte bald, ein Gulag-System lässt sich hier, mitten im Erzgebirge, in einer dicht besiedelten Gegend, nicht aufbauen. Ernst Höhme und tausende andere, ob Flüchtlinge, die in Sachsen gestrandet waren oder Erzgebirgler selbst, kamen aus freien Stücken. Auch Ernst Höhmes Frau Elfriede, geboren in Schlema. Die Jungs, die wollten gern Radiomechaniker, Autoschlosser, solche Sachen. Es gab kein Radio, es gab keine Autos und so. Da war gar keine Möglichkeit. Aber was war? Das war Bergbau. Und das sind, der größte Teil ging jetzt in Bergbau. Auch ich war in der Verwaltung mit Produktenabteilung und auch da war ja allerhand, ne, mit bei den Anfängen. Ich war der Jüngste dort und da wurde nicht erzählt und da wurde auch nicht irgendwie nur aufgeklärt. Es wurde uns erklärt, was wir machen mussten, und wir haben Erzpulver filtriert. Wir haben richtig wie Kaffee gefiltert, das haben wir filtriert und haben uns nicht dabei gedacht, wissen Sie. Und so waren eben dann die Sachen gegangen. Und wir hatten auch viele Frauen im Bergbau. Die waren in der Kaffeeküche unten, ja, die haben Kaffee verabreicht. Wir hatten auch welche, wie war denn das, die auch Hunde geschoben haben, ne? Das war eben dann die Hektik durch die Situation, dass der Amerikaner die Bombe hatte. Der Russe hat sie noch nicht. So, hier war das Material zur Herstellung der Bombe und da musste das so schnell wie möglich geschehen, dass sie an das Material kam. Und das ist auch der Grund, meiner Meinung nach, dass hier ein Bergbau nicht so betrieben wurde, wie es sich gehörte, sondern Raubbau. Die sind bis an die Oberfläche gegangen, weil ja die Erzgänge bis an die Oberfläche rausgegangen sind, nicht? Bergmännisch denkt man das, sagt man das bis zum Ausbiss, nicht? Und da haben sie eben keine Rücksicht genommen auf die Bevölkerung. Der Raubbau wurde etliche Jahre getrieben und 1952 war es so weit, dass sie den Ort dann evakuieren mussten. Nicht? So war das. Höhmes, die dann schon zwei Kinder hatten und mit dem Elternhaus wohnten, hatten Glück. Ihr Haus stand nicht in Oberschlema wie das Kurhaus, sondern unten in Niederschlema. Die Häuserzeile am Schlemerbach blieb stehen. Doch ringsherum wuchsen die Halden, donnerten unablässig Laster, Busse und Züge vorbei. Ein Leben in einem Höllenspektakel. Stacheldraht, Wachtürme mit bewaffneten Posten, übermannshohe Bretterzäune, aufgerissene Straßen, provisorische Wege. Die alten Bilder haben etwas Surreales. Ein Lagerleben inmitten einer Mondlandschaft bizarrer schwarzer Halden. Die Berge wurden nach draußen gebracht und atmeten dabei Radon aus, jenes Gas, das beim Uranabbau entsteht, das in geringen Dosen heilsam ist und in höheren krank macht. Wir sind im Allgemeinen, würde ich sagen, im Sozialismus sehr geprägt worden. Wir sind bescheiden. Wir sind nicht so anspruchsvoll, aber wir schätzen schon ein, wissen Sie, und sehen ja auch hier, was gemacht wurde. Und es war auch ein Segen für uns. Es wurde gut verdient. Es gab Essen morgen. Wir lachen manchmal darüber, wenn wir so zurückdenken. Da gab es am Anfang süße Krauben. Es kam von Russen irgendwie. Süße Krauben, süße Nudeln. Und da haben wir das auch mitgeholt und die Bergleute bekamen das. Und in Essenträgern haben wir das nach Hause geholt. Wir waren froh, dass wir das hatten. Wir hatten ja kaum etwas zu essen. Und das sind alles solche Dinge. Der Bergbau hat sicher auch Gutes gebracht. Die Anfangsjahre, da wurde viel trocken gebohrt. Diese Hauer haben manche ausgesehen wie Müller. Alles weiß und das war Staub. Dann wurde ja streng geachtet, das war dann schon Anfang der 50er Jahre, wo nass gebohrt werden musste. Da gab es auch einen Sicherheitssteiger, der im Revier durchging. Und wer trocken gebohrt hat, konnte zur Strafe kommen. Aber die Anfangsjahre eben nicht, weil die Voraussetzungen erst geschaffen werden mussten. Die Wasserleitungen mussten nachgezogen werden, nicht nur alleine die Luft. Und von den ersten Bergleuten, die hat sie eben dann erwischt mit der Silikose. Silikose, sagen die Bergleute, auch Staublunge, auch Schneeberger Krankheit. Sie entsteht durch den Gesteinsstaub. Und weil der radioaktiv war, bekamen viele auch Lungenkrebs. Ein Leben, bei dem einem die Luft wegbleibt? Ein langsames, qualvolles Sterben. Von 1951 bis 1990 sind fast 15.000 Silikosefälle erfasst und 5.300 Lungenkrebstote. Bis 1999 wurden noch einmal mehr als 7.700 Fälle von strahlungsbedingtem Lungenkrebs als Berufskrankheit anerkannt. Die Wismut hatte im Laufe der Jahre fast 500.000 Mitarbeiter. Aus der Statistik heraus fielen Bergarbeiter, die ihre Krankheit erst bekamen, als sie schon in anderen Berufen arbeiteten. Lungenkrebs kann Jahre, Jahrzehnte brauchen, um auszubrechen. Kein Wismut-Kumpel ist davor gefeit, bis heute nicht. Und mein Vater hat gesagt, also Junge, das ist hier nicht der richtige Arbeitsort durch die Trockenbohrerei. Und da hat er mich, wenn er gebohrt hat, und er versucht da, mich rauszuhalten. Aber der feine Staub ist ja im ganzen Schacht unten. Und da habe ich auch versucht, aus dem Schacht rauszukommen. Und da musste ich zum russischen Schachtleiter. Und da gab es nur ein Nerd. So, was wollte ich machen? Da hat man eben dann sich abgefunden und ist dann dabei geblieben. Das wurden dann 16 Jahre draus. Und wo ist die Stätte des Verstandes? Niemand weiß, wo sie liegt, und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht, sie ist in mir nicht, und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Man kann nicht Gold um sie geben, noch Silber da wägen, sie zu bezahlen. Es gilt ihr nicht gleich euphorisch Gold oder köstlicher Onyx und Saphir. Gold und Glas kann man ihr nicht vergleichen, noch um sie golden Kleinod wechseln. Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht. Die Weisheit ist höher zu wägen denn Perlen. Topas aus dem Morgenland wird ihr nicht gleichgeschätzt, und das reinste Gold gilt ihr nicht gleich. Woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist die Stätte des Verstandes? Buch Hiob, Kapitel 28, Berglesung. Die Kapelle spielt einen Trauermarsch. Dann zählt der Bürgermeister AD auf, welche Spuren der Uranbergbau in Sachsen und Thüringen hinterlassen hat. Gedenkt der abgerissenen Dörfer und Städte. Erwähnt die strahlenden Halden, die radioaktiven Schlammteiche, die vergifteten Flüsse und Seen. Die Radioaktivität, die in die Atmosphäre abgegeben wurde. Wir können also davon ausgehen, dass die Sanierung und Revitalisierung der Gruben- und Erzbergbaufolgelandschaft genauso lange dauert wie der Abbau des Erzes selbst. Es stellt sich damit die Frage, hat es sich gelohnt, so viel menschliche Kraft, aber auch so viel Leid und so viel Geld dafür aufzuwenden? Ich meine ja. Letztlich wurde durch das Atomwaffengleichgewicht die längste Friedensperiode in Europa seit Menschengedenken eingeläutet. Uranium. Plutonium. Dass sie überhaupt nie daran denken, was daraus werden könnte aus ihrem Uran, was sie da rauskratzen, das hat mich so aufgeregt. Michael Beleites gab 1986 die Studie Pechblende heraus. Sie entstand, nachdem er fast 2 Jahre illegal im Wismutgebiet um Gera und Ronneburg und im Erzgebirge recherchiert hatte. David gegen Goliath. Und das hat damals, hatte ich das vor allen Dingen von der Kirche erwartet, dass dort so eine Diskussion stattfindet. Und sie fand halt nicht statt. Und ich gebe zu, dass es auch von meiner Sicht sicher eine ethische Extremposition gewesen ist. Aber mir war halt wichtig, dass man die Folgen des eigenen Tuns mit im Fokus hat und auch die möglichen Folgen des eigenen Tuns mit im Blick bekommt und das nicht von Grund auf verdrängt. Und da ist aber so massiver Widerstand mir entgegengeschlagen, auch noch nach der Wende, den ich so nicht erwartet hätte. Das Wort Uran wurde dort, wo man das Erz abbaute, kaum ausgesprochen. Noch in den 80er Jahren war es ein großes Tabu. Obgleich damals das Uran nicht mehr nur für Waffen, sondern auch für Kraftwerke gebraucht wurde, galt immer noch höchste Geheimhaltung, unter deren Deckmantel man noch alle Umweltsünden verschleiern zu können glaubte. Michael Beleites macht eigene Messungen an Gebäuden, in Gärten, auf Feldern, in Gewässern, auf Halden. Forscht in der internationalen Literatur zu den Zusammenhängen von Uranbergbau, Umweltbelastungen und Krankheiten. Seinen größten Rechercheerfolg hat er, als sich ihm ein Mitarbeiter der radiologischen Gewässerüberwachung in Gera öffnet. Überall hat er sich als Mitglied des Kreisvorstandes der Gesellschaft für Natur und Umwelt vorgestellt, der er tatsächlich kurzzeitig war, weil er in Gera eine Umweltgruppe gründen wollte, was ihm aber nicht gelang. Überall traf er nur auf eisiges Schweigen, außer bei dem Herrn in der Gewässeraufsicht. Und das war so geheim, der saß hinter 2 Türen, die keine Türklinke außen hatten, sondern nur eine Klingel. Und da saß hinter vergitterten Fenstern und war dort offenbar so vereinsamt, dass er zum ersten Mal erlebt hatte, dass sich jemand überhaupt für seine Arbeiten interessiert. Und dann lehnt er sich zurück und sagt, die Problematik ist folgendermaßen. Und hat 2 Stunden ohne Punkt und Komma erzählt. Und am Ende war das so, dass der mir sogar die Akten auf den Tisch gelegt hat, wo die Uranmesswerte der Weißen Elster drin waren. Und ich konnte das dann alles bei meiner Studie Pechblende nicht verwenden, ohne den zu gefährden. Und habe auf die Zahlen und all sowas verzichtet. Die Studie Pechblende wird 1988 mit Hilfe des kirchlichen Forschungsheims Wittenberg herausgegeben und zugleich in Ost und auch in West verteilt. So erfährt der Staatssicherheitsdienst aus der Frankfurter Rundschau von Beleites Dokumentation. Die Veröffentlichungen in der Westpresse wiederum schützen den jungen Umweltaktivisten, denn die Mächtigen wissen, alles, was sie mit dem jetzt machen, erscheint genauso schnell in der Westpresse wie die Pechblende. Davor hat der große Goliath Angst. Doch er unterlässt es nicht, den kleinen David, der in dem ungleichen Kampf gesiegt hat, immer wieder ganz systematisch und hinterhältig zu verunsichern. Wenn man merkt, dass die Stasi regelmäßig in der eigenen Wohnung ist oder zumindest irgendjemand regelmäßig in der eigenen Wohnung ist, dann wird man dann irgendwann auch unsicher, wenn man nach Hause kommt und sieht, da war irgendwas. Und überlegt, tut man jetzt einen Kaffee oder einen Zucker in den Müll schütten und neuen besorgen oder tut man den weiter verzehren. An der Stelle hatte ich viel größere Angst als vor einer Inhaftierung. Anfang der 90er Jahre erscheint eine erweiterte Ausgabe des Buches von Michael Beleites. Diesmal unter dem Titel Altlast Wismut. Auf dem Titel ist das Foto eines matschigen Sees zu sehen, gerahmt von einer Halde. Aus einem überdimensionalen Rohr fließt Schlamm in den See. Das Bild zeigt einen Teil des Aufbereitungsbetriebes Seligstedt bei Ronneburg. In der Erzwäsche wurde das Uran zu Yellowcake veredelt und auf den radioaktiv belasteten Halden ringsum übten Generationen von DDR-Studenten den militärischen Ernstfall. Das Militärlager bei den Orten Seligstedt und Braunigswalde war ein zentraler Ort für die Reservistenausbildung. Beleites berichtet in seinem Buch über die Braunigswalder Krankheit. Der Totengräber des Ortes, selbst ein Wismutkumpel, hatte von Auffälligkeiten berichtet. Jeder Zweite, den er begrub, war an Krebs gestorben. Auf Beleites, später wurde er Stasi-Beauftragter des Landes Sachsen, ist man in der ehemaligen Wismut-Region bis heute nicht gut zu sprechen. wie überhaupt auf die Grünen und Umweltaktivisten nach der Wende. Ohne genauere Daten zu kennen, aber wie auch, sie waren ja bislang geheim und diffuse Ängste führen bislang zu grotesken Übertreibungen, schlugen einige gar vor, einen unüberwindbaren Zaun um ganz Schlema und andere Wismutgebiete zu ziehen, alles abzureißen und Zonen daraus zu machen, die keiner betreten darf. Investoren wurden abgeschreckt, gerade im Westen gewonnene Geschäftspartner zogen sich zurück, weil sie glaubten, die im Erzgebirge genähten Hosen seien radioaktiv kontaminiert. Lange Messreihen des Bundesamtes für Strahlenschutz widerlegten das. Es ist wieder ruhig im Berg unter Schlema. Dort sieht es aus wie ein Schweizer Käse, sagen die Leute. Alles durchlöchert. Das Wasser tropft von den Wänden, die Gänge liegen dunkel da und still. Keine Bergleute, keine Maschinen, keine Hektik. Der Berg ist verstummt. Er hat seine Schätze den Menschen gegeben. Uranbergbau wird es hier wohl nie wieder geben, auch wenn man noch immer Yellowcake braucht für Atomkraftwerke. Der Preis wäre zu hoch, um hier weiter Uran zu fördern. Die Rechnung der Vergangenheit hat das Erzgebirge bezahlt. Wir feiern heute 20 Jahre Wismut GmbH. Es wird saniert seit 20 Jahren in Ronneburg, in Schlema und in Königstein. Wow, Schlema, Königstein. Die Wismut feiert sich. Sie wurde 1991 zur Wismut GmbH. Dem größten Sanierungsbetrieb der Bundesrepublik. In dem Lied geht es, nach der Melodie von New York, Rio, Tokio, um Ronneburg in Thüringen, Schlema im Erzgebirge und Königstein im Elbsandsteingebirge. Die Orte mit den schlimmsten Umweltschäden durch den Uranbergbau und die Aufbereitung von Uran zu Yellowcake. Im Festzelt sind alle Wismut-Honorationen und Mitarbeiter zusammengekommen und treffen sich mit dem Volk. Die Kranzniederlegung ist zu Ende, jetzt wird gefeiert. Wismut GmbH, das ist eine Erfolgsgeschichte, da sind sich alle einig in Schlema. Von den bisher 6 Milliarden Euro, die die Sanierung der Wismut-Hinterlassenschaften verschlang, bekam Schlema mehr als 7 Millionen. Aus dem am meisten zerstörten Ort wurde, fast ist es wie im Märchen, wieder ein Kurbad. Die Zeche haben diesmal alle bezahlt. Die 7,4 Milliarden, die es am Ende kosten soll, sind Steuermittel. Uranium. Plutonium. Die Jagd nach Yellowcake. Uran aus dem Erzgebirge. Feature von Alexa Hennings. Es sprachen Nele Rositz und Andreas Döhler. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Holger Klimchen. Ton Holger König. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2012.